Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Tja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Unser Thema heute Nacht heißt, seitdem funktioniert mein Sex wieder. Und ich möchte mich gerne mit euch unterhalten über Ereignisse, Vorkommnisse, Handlungen, von denen ihr sagt, seitdem ich das gemacht habe, seitdem das passiert ist, seitdem funktioniert mein Sex wieder und seitdem macht der Sex mir wieder richtig Spaß. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Michelle, stimmt das? Ja. 27 Jahre alt und Nicole ist auch noch da in der Gegend. Richtig, ganz genau. Hallo Michelle. Hallo. Erzähl. Ja, das, vor anderthalb Jahren habe ich Nicole kennengelernt. Ja. Und davor war mein Sexleben sehr, sehr mies. Musste meine Fantasiewelt genießen, mhm, indem ich Sex gemacht habe. Mhm. Und seitdem ich Nicole kenne, haben wir natürlich viele Spiele ausprobiert. Mhm. Und sie hatte zu mir gesagt, ich soll meine Fantasiewelt ausleben. Die du vorher nicht so ausgelebt hast. Richtig, ganz genau. Ja. Was wäre das zum Beispiel, was ihr oder was du jetzt genießt, was du vorher nicht gekannt hast oder dich nicht getraut hast? Also mit Fesselspiele. Bitte? Fesselspiele? Fesselspiele, ja. Und harten Sex, also sämtliche Sachen ausprobiert. Mhm. Sag mal ein Beispiel für harten Sex. Ja, mit Schläge, mhm, auf dem Po oder im Gesicht. Ins Gesicht auch? Ja. Wie mit was? Mit der Hand oder mit kleinen Peitschen oder wie? Ja, bis jetzt mit der Hand. Mit der Hand? Also, Peitsche ist auch ein Wunsch und da müssen wir auch überlegen, was wir da so aussuchen sollen. Mhm. Noch ein Beispiel? Ja, also ich hatte mir jetzt auch noch so vorgestellt, dass mit sämtlichem Sexspielzeug Sexleben auszuleben. Mhm. Und wir haben auch vor, in so einen Hardcore-Laden mal hineinzugehen und die so Sachen auszusuchen. In so ein Geschäft, um sich die Sachen zu kaufen? Ja. Ja. Mhm. So, nun bist du 27 Jahre alt, du bist mit Nicole anderthalb Jahre zusammen, sagst du. Ja. Würdest du sagen, dass du vorher eher so einen, ja, so einen langweiligen Blümchensex hattest? Richtig, ganz genau. Ja. Also ich hatte langweiligen Sex im Dunkeln, Radio aus, Fernseher aus am besten. Und damit ich meine Fantasie erleben konnte auch. Und dann habe ich dann irgendwie was zusammengereimt und habe auch sehr viel Selbstbefriedigung gemacht, um meine Fantasiewelt da hinaus zu leben. Ich wollte gerade fragen, wie lange warst du denn alleine, bevor du Nicole kennengelernt hast? Fast ein halbes Jahr. Nein, das ist ja nicht lang. Nee. Aber mit den Frauen vorher war es nicht so der Bringer, nicht der Knaller. Jetzt gib mir mal bitte die Nicole. Bin mal gespannt, was sie erzählt. Ja, klar. Ja, danke schön. Hallo. Hallo, Nicole. Hallo. Ja, du bist die Glückliche, die mit ihm zusammen ist. Seit, wie gesagt, anderthalb Jahren. Ist das denn bei dir auch so, dass seitdem du mit deinem Freund Michelle zusammen bist, dass du seitdem eigentlich erst den Sex so richtig genießen kannst? Ja, so kann man sagen. Also vorher war es bei dir auch nicht so sehr doll. Ja, abwechslungsreich, sag ich mal. Auch so viel ausprobiert und aber es war irgendwie. Aber die Rakete ging erst ab, nachdem du Michelle kennengelernt hast. Richtig. Wie alt bist du eigentlich? 27. Auch 27. Was ist es denn bei dir, was dir am meisten Spaß macht oder was dich richtig anfeuert im erotischen, sexuellen Bereich mit Michelle? Ja, dieses Einfühlungsvermögen, dass wir uns mittlerweile so super eingespielt haben, dass wir uns wirklich nur noch angucken brauchen, dass keiner mehr was sagen muss. Das klappt also so auf Anhieb. Mhm. Dann, wenn er ein bisschen härter wird, mich härter anpackt. Ach, das gefällt dir auch? Ja. Also die Schläge ins Gesicht, die Schläge auf den Po? Ja, so leichte Beschimpfungen dann dabei. Ist auch schon dein Ding? Ja. Hast du das früher auch schon mal mit Männern gemacht? Ja. Das schon. Also ich merke schon, bei dir ist es nicht so ein ganz krasser Übergang zu Michelle. Nee, das Problem war bei mir halt immer nur, dass mich keiner von den Kerlen da irgendwie großartig jedes Mal zum Orgasmus gekriegt hat, was also jetzt wunderbar funktioniert. Ach so. Ja, das ist natürlich ein schlagendes Argument. Ja. Das ist natürlich wirklich schlagend. Dann passt das Thema aber wirklich, ne? Seitdem funktioniert mein Sex, seitdem habe ich regelmäßig einen guten Orgasmus. Ja. Kann ich mich also nicht mehr drüber beklagen. Das funktioniert einfach gleich. Jetzt hat Michelle gerade gesagt, dass ihr demnächst mal in so einen Laden gehen wollt, wo es so die diversen harten Spielzeuge zu kaufen gibt. Was stellst du dir da so vor, was ihr euch da vielleicht kaufen könnt? Ja, irgendwas so aus Lack, Leder. Ja. Ja, so kleine Peitschen. Weißt du, dass die Schweine teuer sind, diese Sachen? Das sind, ich habe das mal irgendwo gelesen, die sind, also wenn das gute Qualität ist, sind die alle handgemacht. Und du musst da richtig was hinlegen für eine schöne Peitsche, die dann auch funktionstüchtig ist. Ja gut, aber ich hoffe ja, dass die noch ein bisschen länger benutzt werden. Die halten ewig, da könnte alt und grau drüber werden. Dann ist das Geld doch gut angelegt. Absolut, absolut. Also ich spüre schon, höre schon raus, dass ihr noch am Anfang dieser ganzen Entwicklung steht und dass ihr noch viel miteinander erleben und entdecken werdet. Ja, wir haben schon diverse Spielsachen, sag ich mal, die haben wir schon, aber es wird ja auch irgendwann mal langweilig. Was ist denn das interessanteste Spielzeug, was ihr schon habt, für dich? Ich habe so ein Gummischwänzchen, habe ich. Gummischwänzchen, das klingt aber auch nur arg putzig. Wie groß sind denn die Gummischwänzchen? Wie groß ist das Gummischwänzchen? Ach, ein Gummischwänzchen. Ja, so kleine Vibratoren noch dabei, so kleine schwarze Freunde. Also ist das Gummischwänzchen denn so groß wie ein richtiges Schwänzchen oder ist es ein bisschen größer? Ein bisschen größer. Ich glaube so, was hat der, ich glaube 25er Länge oder so. Wow, da wollen wir nicht mehr Schwänzchen zu sagen. Nein. Du baust das so in euer Spiel mit ein, dieses, auch bei deinem Freund? Ja. Das passiert dann auch schon mal. Ja? Also lässt er sich dann auch mit dem Gummischwänzchen verwöhnen? Ja. Wollen wir es doch gleich so ausdrücken. Genau. Ja. Nicht nur damit. Nicht nur damit, sondern mit vielen anderen Dingen auch. Genau. Ja, das klingt doch alles schon mal sehr schön. Ich wünsche einen guten Besuch in dem entsprechenden Laden. Dankeschön. Dass ihr noch tolle Sachen euch kauft und noch viele schöne Dinge ausprobiert. Und sicher reden wir vielleicht irgendwann nochmal miteinander. Ja, klar. Und dann könnt ihr mir eure neuesten Errungenschaften erzählen. Ja, machen wir. Alles Gute. Und schönen Gruß nochmal an Michelle. Marie, ciao. Danke. Tschüss. Ihr Lieben, unser Thema heißt, seitdem funktioniert mein Sex wieder, seitdem macht mir der Sex wieder richtig Spaß. Oder durch dieses Ereignis, durch dieses Vorkommnis hat sich für mich eine sexuelle Welt aufgetan, von der ich vorher überhaupt gar keine Ahnung hatte. Oder ich hätte mir das gar nicht vorstellen können. Wenn ihr damit etwas anfangen könnt mit diesem Thema und euch etwas einfällt zu eurem Leben und ihr Lust habt, mir das zu erzählen, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfreie Nummer, kein Cent kostet euch das, und kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Linda, 47 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Linda. Hallo, guten Morgen. Vielmehr, ja, guten Morgen, stimmt ja von der Zeit her? Ja, das sagt man jetzt um die Zeit, finde ich auch. Was ist bei dir passiert, dass du sagst, seitdem funktioniert mein Sex wieder? Also, um das zu erklären, musst du meine Vorgeschichte so ein bisschen kennen. Ja, erzähl. Und zwar, ich bin als Junge geboren worden, biologisch gesehen. Mhm. Das heißt also, ich war transsexuell. Mhm. Bin... Also in einem männlichen Körper geboren. Ja, genau. Und mit allem drum und dran. Leider. Ja. Gut. Mhm. Aber das ist nicht das Thema. Ja. Ich bin als Kind von meinem Vater über Jahre sexuell missbraucht worden. Mhm. Und habe aufgrund dessen zu meinem Körper ein sehr, ja, wie soll ich sagen, angespanntes Verhältnis gehabt. Mhm. Das heißt also, es hat mir nie was ausgemacht, die Partnerin sexuell zu berühren und diesen Menschen zum Orgasmus zu bringen. Mhm. Aber wenn diese Frau mich dann berühren wollte, dann hat sich alles versteift, dann bekam ich Schweißausbrüche, dann... zitterte ich am ganzen Körper. Und das, was versteift sein sollte, war wahrscheinlich nicht mehr versteift, oder? Das, was ich jetzt meine, war sozusagen nach der geschlechtsangleichenden Operation vorher. Ach so. Das heißt also nach der Geschlechtsumwandlung, sage ich jetzt mal so, sagt man das ja profan. Umwandlung ist das falsche Wort, weil Umwandlung würde ja bedeuten, dass ich auch Mutter- und Eierstöcke habe, und das habe ich leider nicht. Verstehe. Aber man sagt so im herkömmlichen Wortgebrauch, und dann verstehen die Leute das auch noch besser. Danach, nach der Geschlechtsangleichung, Umwandlung, hast du dann aber auch Kontakt zu Frauen gehabt? Ja, ich muss dazu sagen, ich war früher bei den Mormonen, das ist so eine fundamentalistisch-patriarchalische Sekte. Ja. Mit faschistoiden Tendenzen. Mensch, mit dir könnte ich mich über alles unterhalten. So, und wir hatten vorgestern das Thema Sekten. Ausgeschmissen, weil ich transsexuell war. Mhm. Und die haben so ein sehr rigides Geschlechtsrollenbild. Das heißt, Frau muss unbedingt mit einem Typen zusammen sein. Mhm. So, und das habe ich auch geglaubt. Und dann, nachdem ich also gemerkt habe, ich bin Frau und will als Frau leben in dieser Gesellschaft, dachte ich, naja, da musst du ja auch mit einem Typen zusammen sein. Mhm. Merkte aber, dass die mir in keinster Weise was bieten konnten, was ich suchte. Und war dann ziemlich überrascht, dass ich mich in eine Frau verliebt hatte. Also bist du lesbisch? Ja. Ja. So, ab wann? 100% lesbisch. Jetzt hast du eine sehr schwierige und sehr komplizierte Vorgeschichte. So. Und dann hatte ich jetzt Lesben mit Lesbischen in Beziehungen und das war so, dass die meisten dann mich gedrängt haben, so nach dem Motto, wir sind jetzt einen Monat zusammen, jetzt musst du gefälligst einen Orgasmus haben. Mhm. So, und das ist natürlich ziemlich abtörend. Mhm. Bis, und das lief in allen Beziehungen durch und auch die Partnerinnen haben mich verlassen. Mhm. Weil sie halt eben mit der ganzen Situation nicht zurechtkam. Mhm. Kann ich auch verstehen. Mhm. Aber dann kam irgendwas Besonderes. Dann kam, das heißt, irgendeine. Eine, ja, eine ganz besondere Frau. Ja. Wann war das? Wie lange ist das her? Das ist 7 Monate her. Ach, 7 Monate erst. Jutta? Das ist ja sensationell. Vor 7 Monaten kann man jetzt so sagen, hast du deine Sexualität zum ersten Mal richtig genießen können. Richtig. Das ist ja Wahnsinn. Hatte nicht nur einen Orgasmus, sondern auch multiple Orgasmen. Konnte mich ganz fallen lassen. Ja. Wie kommt das? Was hat die Frau, was hat diese tolle Frau, die du da kennengelernt hast, mit dir gemacht? Sie hat mich verzaubert. Gut, aber davon bin ich jetzt ausgegangen. Ich meine, was hat sie jetzt an praktischen Dingen getan, dass du... Ja, sie hat zum Beispiel mich nie gedrängt. Sie hat also gesagt, so, es ist wichtig für mich, sagte sie mal, mit dir zusammen zu sein, ob dabei nun ein Orgasmus rauskommt oder nicht, ist scheißegal. Wie lange wart ihr beiden denn zusammen, bis wir es dann... Wir haben uns ja getrennt, das habe ich ja deinem Mitarbeiter da schon gesagt und wir sind 5 Monate zusammen gewesen, also 5,5 Monate, fast 6 Monate. Und dann ist es explodiert? Und dann haben wir uns getrennt. Ach so. So, und was da passierte ist, nach einem Monat haben wir miteinander geschlafen. Mhm. Und da passierte noch nichts. Mhm. Und dann hat sie mir aber das Gefühl gegeben, jedes Mal, wenn wir zusammenkamen, dass es gar nicht wichtig ist. Also wir haben stundenlang gekuschelt, was ich unheimlich liebe. Mhm. Wir haben miteinander geredet, wir haben Dinge gemacht. Wir haben zum Beispiel Rummikop gespielt. Ja. Ich habe meistens verloren. Ja. Und dann seid ihr ins Bett gegangen. Und dann habe ich langsam mich öffnen können. Ja. Und dann habe ich Sexualität zum ersten Mal erlebt. Also ich glaube, der geheime Schlüssel zu deiner Sexualität war diese Langsamkeit, glaube ich, und das Vertrauen, das du bekommen hast in deine Partnerin. Genau. So, du musst uns aber erklären, du bist ein geschlechtsangeglichener Mensch. Warst früher ein Mann, ein Junge und bist jetzt eine Frau im Alter von 47 Jahren. Ja. Nach dieser Operation von Mann zu Frau, kann dann die Frau, sprich du, einen richtigen Orgasmus erleben? Sind also im Normalfall, wenn also jetzt diese besondere Problematik mit dem Missbrauch nicht gewesen wäre, wäre es kein Problem nach dem ersten halben Jahr gewesen. Also körperlich, alles so abgeheilt ist. Körperlich funktioniert das. Ja. Das heißt, ein Stück von der Eichel oder so ist noch in dir und es ist irgendwie eingebaut jetzt so als... Als Klitoris. Als Klitoris, genau. Dann habe ich eine Vagina, die funktioniert, eigentlich im Prinzip wie bei einer biologischen Frau halt eben, dass ich keine Kinder kriegen kann und eine Pseudoregel habe ich statt einer normalen Regel. Jetzt habe ich gerade eine ganz verrückte Überlegung. Den Orgasmus, den du jetzt erlebst, ist das eigentlich letztendlich doch noch ein Orgasmus eines Mannes? Weil du ja die Organe, wenn auch zurechtgeschnitten, eines Mannes hast? Oder ist es der Orgasmus einer Frau? Ich kann keine Vergleiche anstellen, weil ich nicht weiß, wie sich ein Orgasmus von einem Mann anfühlt. Ist ja letztendlich auch wurscht, Hauptsache du hast einen. Aber das wäre mal eine interessante Frage. Ja, ne? Finde ich auch. Es kam mir gerade so in den Sinn. Aber es ist ja sensationell, wenn du in dem Alter von 47 jetzt vor ein paar Monaten zum ersten Mal das hast genießen können. Ja. Das muss doch für dich ein Wahnsinn jetzt sein, ne? Oder? Oh ja, und es ist auch so, zum Beispiel früher konnte ich mich nicht selbst befriedigen, was ich jetzt nach der Trennung von Jutta kann. Ach, du bist jetzt wieder getrennt von der Frau? Ja, ich bin von ihr seit fast 2 Monaten getrennt. Ach so. Weil das Problem war, wir haben uns geliebt, aber es ist so, wenn 2 Menschen in einer Beziehung zusammenkommen, dann hat jede bestimmte Erwartung an die Beziehung, an die Partnerin. Na gut, aber den großen Vorteil, den diese Beziehung hatte, war, dass deine Sexualität dir ermöglicht wurde, dass da ein Panzer geknackt wurde. Genau. Ne? Und du kannst dich jetzt auch selbst befriedigen und kannst das für dich auch ganz alleine genießen. Ja. Toll. Bist du glücklich? Ich wäre noch viel glücklicher, wenn das mit Jutta geklappt hätte. Ja, das glaube ich schon. Aber ich könnte mir dennoch vorstellen, dass es ein ganz tolles Erlebnis ist, wenn man so viele Jahrzehnte Probleme hatte und so schwere Belastungen hinter sich hatte wie du, dass es dann sich jetzt so entwickelt hat. Ich gratuliere dir, Linda. Und wünsche dir bald wieder eine neue Jutta. Die wird es wahrscheinlich nicht so bald geben, weil das Problem ist halt eben, dass ich merke, dass ich auch sehr viel Zeit für mich selbst brauche, für meine eigene Kreativität, weil ich bin Autorin, schreibe gerade an meiner Lebensgeschichte. Nun gut, aber vielleicht kommt nach einer gewissen Zeit dann doch vielleicht eine Frau nochmal, die du sehr liebst und wo du dich dann wieder so fallen lassen kannst. Ja. Ich wünsche es dir von Herzen. Danke. Auf Wiederhören, Linda. Wiederhören. Tschüss. Seitdem funktioniert mein Sex wieder. Davon will uns der 18-Jährige, da bin ich ganz gespannt, Christian erzählen. Hallo Christian. Guten Morgen, Julian. Ja, guten Morgen. Was hast du zu dem Thema zu erzählen? Was ich zu dem Thema zu erzählen habe, ist Folgendes. Und zwar, mein Sex funktioniert jetzt seit circa, sagen wir mal, einem halben Jahr wieder so richtig gut. Mhm. Und zwar ging da folgende Vorgeschichte vor. Vor circa anderthalb Jahren, also noch, da war ich noch recht jung, muss man ja sagen, bin ich ja heute auch noch. Ja, kann man so sagen, ja. Ja, kann man so sagen. Hatte ich einen One-Night-Stand mit der Freundin meines damaligen besten Freundes. Ja, in dieser Nacht. Völlig geheim natürlich alles. Ja, natürlich, völlig geheim. Hat sich also ergeben, in dieser Nacht wurde das Mädchen schwanger von ihr. Ja, nachdem ich davon erfahren habe, naja, brach für mich eigentlich so eine kleine Welt zusammen, innerlich, kopfmäßig. Glaube ich, ja. Ja. Ja, ja, wobei für mich stand auch nie zur Rede, ob das Kind abgetrieben wird oder nicht. Für mich stand fest, ich stehe zu dem Kind, sie haben beide mich gebaut. Hat sie das Kind auf die Welt gebracht? Leider nicht, sie hatte eine Fehlgeburt. Also das war auch noch mit der zweite Schock. Aber da brach wahrscheinlich nicht nur innerlich für dich eine Welt erstmal zusammen, sondern auch äußerlich, weil die Freundschaft zu deinem Freund wahrscheinlich in die Brüche gegangen ist. Genau, die war hin und das Mädchen, das war auch total am Ende. Verständlich. Warst du denn zu der Zeit solo oder hattest du auch noch? Ich war zu dem Zeitpunkt solo. Ja. Ja, und danach, naja, man hat sich halt irgendwie aus den Augen verloren und aus dem Sinn natürlich nicht. Warst du denn in dieses Mädchen eigentlich auch verliebt oder war es wirklich nur so eine One-Night-Geschichte? Es war eher wirklich so eine One-Night-Geschichte. Ja, was, naja, dann unzählige Male, die man dann mal wieder an One-Night-Stand versucht hatte zu haben, aus welchen Gründen dann auch immer es sich dann halt ergeben hat, hat es einfach nicht geklappt. Ach so, durch dieses Vorkommnis, was da passiert war, warst du völlig blockiert. Genau, ich war kopfmäßig so am Ende, es ging einfach gar nicht, vorn und hinten. Auch keine Lust auf Sex? Die Lust hatte ich schon, aber es ging irgendwie nicht. Es funktionierte nicht. Es funktionierte organisch nicht. Also du genau, organisch. Ja, genau. Keine Erektion war möglich. Genau. Du lagst mit dem Mädel im Bett, aber es ging nicht. Ja, genau. Ja. Und, wurde man halt ein wenig als Lachnummer dargestellt und was weiß ich nicht. Und was für böse Behauptungen man da alle auf sich einreden lassen musste. Ja, und dann lernte ich meine jetzige Freundin kennen. Ich erzählte ihr die Geschichte. Das, was damals passiert ist, und sie sagte, ja, was war, das war, was ist, das ist, jetzt sind wir zusammen, und naja, irgendwann kam halt wieder die Geschichte, lass uns miteinander schlafen. Ich war natürlich kopfmäßig total am Ende, aber durch die Liebe und Geborgenheit, die sie mir gibt, hat sich das alles wieder relativiert. Ich wurde freier, ich konnte wieder damit umgehen, was damals passiert ist, und seitdem klappt es wieder. Das heißt also, vor einem halben Jahr ungefähr hat es dann wieder funktioniert und du hast zum ersten Mal nach einer gewissen Zeit dann wieder mit einem Mädchen geschlafen. Genau, genau, weil einfach, sie redete auf einen ein, sie hat gesagt, auch wenn es nicht geklappt hat, macht nichts. Junge, ich liebe dich nicht, weil ich Sex mit dir haben will, sondern ich liebe dich wegen, weil du der Mensch bist, den ich liebe. Aber weißt du, was ich ganz toll finde an der Geschichte? Dass du den Mut hattest, also relativ am Anfang, als du deine Freundin kennengelernt hast, ihr das alles zu erzählen. Ich glaube, dass das schon der erste Schritt zur Hilfe war, weil dadurch auch so Vertrauen geschaffen worden ist zwischen euch beiden. Und du ihr nicht den großen Zampano vorgespielt hast. Ne? Und dadurch hat sie dir die Angst genommen und du konntest entspannter an die ganze Sache rangehen. Und irgendwann hat es dann geklappt. Wie viele Versuche habt ihr gemacht, bis es dann geklappt hat? Ach, das waren so einige, da habe ich nie mitgezählt. Also eine ganze, sie war sehr geduldig. Ja, das ist es ja, worum es geht. Also die Liebe, die sie mir gegeben hat und Geborgenheit, immer nicht aufzugeben und glaub an unsere Liebe, dann klappt das auch. Und aber das was funktioniert. Was für eine tolle Frau hast du da? Ja, ich bin Mann. Stolz. Und was für einen tollen Satz, dass sie sagt, Mensch, es geht erstmal um unsere Liebe und es geht nicht um den Sex. Mhm. Und wenn wir das dann irgendwann hinkriegen, freuen wir uns, aber das ist nicht das steht nicht im Vordergrund im Moment. Mhm. Toll. Mhm. Toll. Ich bin auch mega stolz und happy, dass ich sie habe. Wie alt ist sie denn? Sie ist 19. 19. Sie ist knapp 30 Jahre älter als ich. Ja, naja, das macht ja nicht viel. Ja, sicher. Nee. Ja, gute Geschichte, Christian. Mhm. Gratulation nochmal zu der tollen Freundin. Ja, danke. Grüß ihr herzlich von mir. Werde ich machen. Und euch beiden toi toi toi weiterhin. Jo, alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. Nadine, 27 Jahre alt, guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo Nadine. Ja. Dein Sex. Also, mein super tolles Schlüsselerlebnis hatte ich vor einigen Jahren. Wie alt warst du da? 21, schätze ich mal ungefähr. Ja. Und bisher lief der Sex nicht so wunderbar, ich sag mal so, der lief so auf einer nebenläufigen Bahn und der ging dann nicht so vom Kopf aus, dass ich nachher sagen konnte, wow, das war super toll, das war super geil. Mhm. Und dann habe ich dann irgendwann mal angefangen, so über Frauen nachzudenken und dann hat es einfach Klick gemacht und ich fing dann einfach an, bisexuell zu werden. Nein! Doch! Mit 21 hast du überlegt, Mensch, ich könnte bisexuell werden. Klar. Ich finde Frauen auch ziemlich geil. Bitte? Ich sag, da hast du dir so gedacht, ich finde Frauen eigentlich auch ziemlich geil. Ja, sogar super geil. Klar, ich meine, auf der einen Hand musst du verstehen, so Männer können auch geil sein, ja. Aber das eigene Geschlecht dir gegenübersteht und du weißt genau, was sie denkt und was sie will. Und du erwiderst das dann, ist besser wie mit einem Mann. Wem sagst du das? Weil man muss es dann auch noch irgendwie erklären und macht das dann falsch, dann regst du dich dann auf. Ja. So, nun ist das natürlich so eine Entscheidung. Wenn man mit 21 das so bemerkt, man steht auch so irgendwie auf das eigene Geschlecht. Das ist ja der erste Schritt. Aber der große zweite Schritt ist ja dann, die erste Erfahrung zu machen. Wie und wann hast du dann die erste Erfahrung gemacht? Ach, die erste Erfahrung hatte ich damals in einem Swingerclub gemacht. Och, bist du allein in einen Swingerclub gegangen? Nein, mit meinem damaligen Partner zusammen. Aha. Und hattest du ihm das erzählt, dass sich das interessiert, auch mit Frauen? Ja. Und da hatte er nichts einzuwenden, haben die meisten Männer ja nichts einzuwenden. Nö. Und erinnerst du dich noch an deine erste Frau, an die erste Berührung, an den ersten Kuss und so weiter? Ja, zuerst, ich bin mal so ganz ehrlich, zuerst war ich tierisch und ich habe mich dann gefragt, was machst du hier, was will die eigentlich von dir? Mhm, willst du das überhaupt alles, was sie denn da macht? Mhm. Und dann fing sie dann an zu streicheln und immer tief. Ich wurde immer feuchter und klammer so. Und hier und da. Ja. Richtete sich alles auf bei mir. Sagen wir, es hat dir richtig gefallen. Ja, natürlich. Natürlich. So, du bist jetzt im stolzen Alter von 27, ne, sind ein paar Jährchen ins Land gezogen. Mhm. Wie würdest du denn heute sagen? Bist du so 50-50 bi oder mehr zu Frauen oder wie? Also bisexuell. Also so halb. Geblieben. Ja, und also mit genau in der Mitte. Oder tendierst du mehr zu Frauen oder mehr zu Männern? Dann nehme ich lieber die Männer an erster Stelle. Doch, die Männer an erster Stelle. Bist ja, du? Weil Frauen, ich sag mal so, jetzt weiß ich nicht, ob ich den Mann denke, aber die Frauen sind manchmal richtige Zicken. So, Und bist du so richtig rumgekriegt, dass das dauert dann manchmal stundenlang, dann musst du dann arbeiten an denen und dann irgendwie schön Süßholz raspeln und bis das alles geklappt hat, ist dann eine halbe Abend rum jetzt und dann regt sich dann überhaupt nicht mehr. Also manchmal reg ich mich auf. Jetzt redest du ja wie ein richtiger Kerl, wie ein Macho redest du ja jetzt. Ja, ne? Habe ich auch schon öfter gehört, leider, ja. Naja. Hast du einen Freund im Moment? Ja. Ja. Aber du machst ab und zu Ausflüge ins weibliche Terrain, das passiert ab und zu? Ja, im Moment nicht, weil die Singerclubs, die besuche ich nicht mehr und da ist schon ein Problem. Ja. Ich bin da mal in eine Disco gegangen und da habe ich gedacht, weißt du was, jetzt reißt du dich zusammen, sprich sie einfach an, wie die Männer uns so knallhart ansprechen. Ja. Und dann bin ich dann da hingegangen und ich habe es mir angeschaut und ich sehe auch gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe auch eine sympathische Seite von mir, die spricht auch viele Leute sofort an. Absolut, da bin ich schon überzeugt, was ich so mitkriege von dir. Naja, auf jeden Fall habe ich sie dann angesprochen, ey, wie wärst du mit uns? Ich finde dich ganz nett, komm doch mit zu mir. Das Einzige, was sie machte, sie hat mir eine geklatscht mitten ins Gesicht. Ich meine, das ist ja auch schon ein bisschen dreist zu sagen, hey, wie wärst du mit uns beiden? Kommst du mit zu mir? So hast du das gemacht? Ja, und dann hatte ich noch was ganz Geiles, auch noch eine ganz kurze Situation. Und zwar hatte ich ein Blind Date mit einer von einer Chatline aus dem Internet. Ja. Und auf jeden Fall war die dann da und sie war dann erst ganz knacke 18, das ist ungefähr erst ein halbes Jahr her. Mhm. Und die hat mich irgendwie scharf gemacht durch ihre Pupperei im Internet, aber irgendwie wusste ich ja auch nicht, wie sie genau aussah und sie wusste auch nicht, wie ich aussah. Mhm. Ich hab mir die einfach geschnappt, hab die einfach abgeknutscht vor allen Leuten in so einer richtig kleinen Diskothek hier im Ruhrgebiet. Und? Das war richtig super geil. Ja, und ging's dann auch weiter? Hast du sie mit nach Hause genommen? Nö. Nee, wollte sie nicht. Nee, sie kam aus Bielefeld und kommen, ist das natürlich ein kleiner Unterschied. Ach so. Sie muss ja wieder nach Hause. Achso, ich dachte, in Bielefeld wären die Leute ein bisschen verklemmter. Dass die Frauen da nicht so... Nein, so meinst du es nicht? Nee, so meine ich das nein, nicht. Nein, hatte ich dann doch schon ein bisschen Respekt, weil sie erst 18 war und ich schon etwas älter. Klar, da muss man natürlich auch Rücksicht nehmen. Aber sie will ja doch demnächst mal vorbeikommen. Ist ja aber auch eine Verlockung, ne? So süße 18 und wenn die nett ist und... Und dein Freund? Ja, aber dann musst du ja mal daran denken, Domian, so, wenn die 18 ist, dann hat sie immerhin noch nicht so viel Erfahrung. Ja. Dann musst du dir wieder alles beibringen, dann fängst du mir das Thema von vorne an. Absolut, absolut, absolut. Das kann kompliziert und nervig werden. Das stimmt. Und dein Freund, dem ist das wurscht, wenn du mal solche Spielereien machst? Also, mit mir hat das noch nicht ausprobiert, weil damals hatte ich einen anderen Partner gehabt. Mhm. Und wir gehen jetzt auch mal bald auf die Suche, dann schauen wir mal, wie es klappt. Nee, ich meine, wenn du dich alleine so mit einem Mädel triffst, ist ihm das egal oder hältst du das geheim? Nee, das hatte ich bisher noch nicht gehabt. Also wenn, das würde ich auch geheim halten, weil das ist ja ganz offen. Ich dachte, der weiß auch davon Bescheid und alles. Achso, verstehe. Ja. Also du würdest so, um so eine Quintessenz zu ziehen, würdest du sagen, mit 21 damals, als ich das entdeckt habe, dass ich auch auf die Mädels stehe, das war für mich so ein zündendes Erlebnis und seitdem ist meine Sexualität richtig gut. Ja, würdest du so sagen? Mhm. Auf jeden Fall. Ja? Ja. Ja, ich danke dir herzlich, dass du angerufen hast. Ja, danke. Und wünsche alles Gute mit dem Freund und überhaupt alles Gute mit deinem Sex. Du hast dich schon aufgelegt. Hey. Was ist denn das für ein Name? 32 Jahre ist der nächste Anrufer oder die nächste Anruferin und sie oder er heißt Ingalil? Ingalil. Genau. Na, ist doch völlig einfach. Richtig. Was ist denn das für ein Name? Da haben die Redakteure ihre Probleme mit. Was ist denn das für ein Name? Das ist ein schwedischer Name. Ingalil. Ja. Ja, jetzt wo du sagst, klingt auch völlig schwedisch. Hm? Ingalil. Siehst du aus wie eine Schwedin? Ich denke gerade, du bist blond, drall, sympathisch. Blond, drall weniger, glaube ich weniger. Ich habe immer früher so gerne die Kinder aus Bolabü geguckt. Kennst du das? Ja, die kenne ich. Die liebe ich heiß und innig. Ich auch. Ich finde es wunderbar. Jetzt neulich lief irgendwo eine Wiederholung auf irgendeinem 40. Fernsehprogramm. Schade, habe ich verpasst. Und ich sitze wirklich in meinem Alter noch davor und finde die Kinder aus Bolabü höchst putzig. Die finde ich auch höchst putzig. Schaue ich mir auch immer noch liebend gerne an. Nun wollen wir eigentlich nicht so hauptsächlich über die Kinder von Bolabü reden, sondern über Sex, über knallharten Sex. Und über deinen. Ja, also ich war 3 Jahre verheiratet, kenne meinen Mann insgesamt 5 Jahre und da war das Sexleben gleich null oder Blümchensex. Mhm. Wie daraus ein Kind entstanden ist, ist manchmal ja fraglich, klappte aber. Mhm. Und dann lernte ich vor knapp 2 Jahren im Internet einen Mann kennen. Mhm. An sich wollte ich von dem gar nichts weiter und dann haben wir uns irgendwie ineinander verliebt. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen. Mhm. Und es hat keine 2 Stunden gedauert, dann war meine Kiste. Und dann ging es ab? Und dann ging es ab. Wie eine Rakete? Richtig. So hast du es noch nie erlebt? So was habe ich noch nie erlebt. Also wenn man mir das vorher gesagt hätte, ich hätte nie gesagt, mit dem gehe ich jetzt ins Bett oder sowas sofort. Hätte ich gesagt, mache ich nicht. Ging es beim ersten Mal gleich so richtig ab? Ja. Ja. Was ist denn da passiert, dass du sagst, das ist so irre, das habe ich noch nie erlebt. Was passiert da bei euch oder was ist da passiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir haben uns angeschaut und lagen uns in den Armen und irgendwas hat er ausgesetzt anscheinend. Bei beiden aber. Liegt es an bestimmten Praktiken, die er ausübt mit dir oder die ihr beide ausübt, die du vorher nicht so gemacht hast? Ja, sicherlich auch, weil er eine bestimmte Art und Weise auch hat, mich anzufassen. Mhm. Was ist denn das zum Beispiel für eine Praktik, von der du sagst, da gehe ich tierisch ab, wenn er das macht oder wenn wir das machen. Er hat unheimlich viel Einfühlungsvermögen. Er geht also unheimlich auf mich ein. Also viel mehr geht er auf mich ein, als jemals ein Mann zuvor auf mich eingegangen ist. Also wenn ich Nein sage, ist es für ihn selbstverständlich, dass es ein Nein ist. Sag's mal noch konkreter. Also was kann ich da sagen? Also ich probiere mit ihm Sexpraktiken aus, die ich mir vorher nie erträumt habe. Sag mal ein Beispiel. Fesselspiele zum Beispiel. Sei es mit Handschellen oder sei es jetzt mit Seilen. War in der Ehe völlig tabu sowas? Sowas, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Mhm. Da war also Blümchen safe und darüber haben wir es auch nicht geschafft. Und vorher, vor der Ehe, hast du solche Erfahrungen auch noch nicht gemacht? Nicht in diesem extremen Sinne. Ja. Fesselspiele. Ja. Das heißt, er fesselt dich. Er fesselt mich, beziehungsweise ich fessel ihn. Ah, ihr macht, es ist also beiderseitig. Richtig, beiderseitig. Wie fesselt er dich? Nur die Hände zusammen oder so am ganzen Leib? Bindet er dich irgendwo fest oder wie sieht's aus? Also die Hände an den Bettpfosten oben und die Füße auch an den Bettpfosten. Mhm. Dass ich mich also nicht rühren kann. Und dann macht er mit dir, was er will? Wir haben auch Sexspielzeug, sprich, dass er mich da mit dem Dildo verwöhnt oder dass er mich leiden lässt, dass er mich mit den Fingern verwöhnt oder dass er mit mir Sexualverkehr hat, also alles. Gibt es auch so verbale Dinge, dass ihr euch beschimpft gegenseitig und euch das Spaß macht? Das möchte er gerne, da habe ich ja noch meine Hemmung mit. Ach so. Das ist so ein Ding, wo ich also immer noch sage, ups. Hat er schon mal angefangen ein bisschen damit? Ja. Was hat er zu dir gesagt, sofern man das jetzt hier sagen kann? Fickschlampe zum Beispiel. Ja. Leise dürfen wir es sagen. Richtig. Also wenn ich Gangart mag, also ganz gerne hören. Also ich sag mal, wenn ich das jetzt über einen Rechner machen soll, dann fällt das natürlich sehr viel leichter. Schreiben ist ja viel leichter, als es mit dem Mund zu nehmen und laut auszusprechen. Als er das zu dir gesagt hat. Ja. Was war das für ein Gefühl? Irritiert, abgestoßen oder so ein bisschen doch auch angemacht? Irritiert, angemacht. So eher in die Richtung etwas irritierend, aber doch angemacht. Irgendwo fühlte ich mich auch ein Stück geschmeichelt irgendwie. Würde dir etwas Ähnliches auch über die Lippen gehen? Wir wollen heute jetzt kein Beispiel. Heute eher schon. Mhm. Jetzt sind wir noch ein bisschen schwer, aber eher schon. Mhm. Ihr seid also seitdem, das konnte man raushören, dass, während du das erzählt hast, ihr seid zusammen, ne, seitdem. Richtig. Ja. Du hast dich getrennt von deinem Mann. Richtig. Und die Ehe aufgelöst. Ja. Ja. Hast du auch das Gefühl, dass sich das Ganze immer noch, ich sage auch, weil wir es vorhin schon mal gehört haben, auch noch in einer Entwicklung befindet, dass da noch viel mehr entstehen kann? Ja, da kann also noch sehr viel mehr entstehen. Also meine Vorgängerin, die ja nun schon die Erfahrung mit Swingerclubs gemacht hat, das steht uns noch bevor. Mhm. Das ist noch so ein ganz großes Ziel von uns beiden, dahin zu gehen. Könntest wo wir du beide dir noch ein bisschen Mut brauchen, wo wir beide noch ein bisschen Überredungskunst brauchen. Na, ihr habt ja Zeit, ihr seid ja 32, da könnt ihr irgendwann mal in ein paar Jahren das machen. Ja, klar. Wäre das für dich übrigens, Stichwort dann die Vorgängerin, die Nadine, wäre das für dich auch noch eine Option zu sagen, okay, ich würde in so einer Singer-Club-Atmosphäre auch mal mit einer Frau was anfangen? Würde mich schon mal reizen. Ah, ja. Vorstellen kann ich mir das zwar noch nicht so ganz, um jetzt ganz ehrlich zu sein, aber reizen wird es mich schon, doch ja. So, jetzt bleiben wir aber nochmal bei deinem Freund. Ja. Mit dem quasi auch deine Sexualität so richtig zum Erblühen kam. Richtig. Was würdest du sagen, wenn du jetzt beantworten solltest, was ist das wirklich spektakulärste und, sagen wir es ruhig vulgär, das geilste, was du mit ihm bisher gemacht hast? Komisch, die Frage ist mir gerade schon mal gestellt worden. Und zwar genau von ihm. Von ihm? Ja, von ihm. Ja, er hat mich, bevor er ins Bett gegangen ist, hat er mich gefragt, was ich so am geilsten fand mit ihm. Das ist ja schön. Ich habe vorhin mit ihm telefoniert und wir haben die Sprache abgesprochen. Die Frage abgesprochen. Nein, natürlich nicht. Und zwar, dass ich bei ihm im Büro stand. Er hat ein Büro, wo also auch Öffentlichkeitsverkehr ist. Ja. Und dass ich ihm einfach ganz ungeniert zwar im Hinterzimmer an die Hose gegangen bin. Und es hätte jederzeit irgendwo jemand in den Laden kommen können. Also wo er denn hätte in den Laden gehen müssen, um die Kundschaft zu bedienen. Also du bist ihm an die Hose gegangen? Und, richtig. Und was ist dann passiert? Weiter? Nur in die Hose gehen ist ja noch nicht so schlimm. Nein, richtig. Nur wenn man sie dann auch aufmacht und wenn man dann anfängt zu wichsen, beziehungsweise selber dann auch vielleicht etwas leicht bekleideter steht. Ich verstehe. Ich ahne. Ja, richtig. Ich kann es mir jetzt vorstellen, was da passiert ist. Vorher dann doch noch die Tür zugeschlossen. Bitte? Wir haben dann vorher aber doch noch die Tür zugeschlossen. Achso, ja gut, dann war es ja nicht so ganz dramatisch. Na gut, bis zum Äußersten haben wir es nicht getrieben. Ja, nein. Aber im Hinterzimmer vom Laden. Richtig. Aber das ist ja dann doch so ein Ding, was dich sehr anzumachen scheint. Doch, ja. Ne, auch die Gefahr, eventuell erwischt zu werden. Ja, doch, unheimlich. Doch, das kribbelt mir so. Ja. Das kribbelt mir so. Ja, ihr solltet euch mal im Sommer ein bisschen nach draußen begeben. Da versuche ich ihn immer noch zu überreden. Da hat er dann wiederum ein bisschen Hemmung dabei. Ach so. Naja, ihr könnt euch, glaube ich, gegenseitig noch ganz gut anfeuern. Und da wird noch eine ganze Menge draußen stehen, vermute ich. Doch, da tippe ich doch mal. Ja. Alles Gute, danke für deinen Anruf. Dankeschön. Tschüss. Okay. 1.34 Uhr und 30 Sekunden, kleine Pause. 1.34 Uhr, 35 auf die Sekunde. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine feste Themennacht heute. Das Thema heißt, seitdem funktioniert mein Sex wieder. Und darüber möchte ich gerne mit euch reden. Gab es mal ein Ereignis, gab es ein Vorkommnis, eine Handlung, irgendetwas, von dem ihr sagt, seitdem das passiert ist, seitdem gehe ich ab wie eine Rakete, seitdem habe ich wieder richtig Spaß und Lust am Sex. Ich hätte mir es vorher gar nicht vorstellen können. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann ruft an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt unter 0800 5678 110. Und wenn ihr faxt, bitte, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer draufzuschreiben. Das passiert immer wieder, damit wir euch dann auch zurückrufen können, gegebenenfalls. Es geht weiter mit Ina und Ina ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Ina. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, bei mir geht es darum, dass mein jetziger Verlobter mir das Vertrauen gegeben hat, das ich vorher nicht hatte. Mhm. Also mich vor jemandem auszuziehen oder, also er hat mir... Also überhaupt so im gesamten erotischen Bereich hat er dir das Vertrauen gegeben? Genau, ich hatte vorher leicht psychische Probleme. Mhm. Also ich wurde in der Schule generell als Außenseiterin behandelt und ja. wurde auch dort ziemlich runtergebuttert, so dass ich manchmal überhaupt keine Lust mehr hatte, irgendwie dorthin zu gehen und habe wirklich Weinkrampfe gekriegt, wenn ich von der Schule gekommen bin. Hattest du denn vor deinem Verlobten auch schon Freunde und Beziehungen? Ja, das war also Kinderkacke eigentlich. Ja. Also Händchen halten oder so. Also da. Aber noch kein. Du hast vorher noch mit keinem Mann geschlafen? Nein. Und wie lange bist du jetzt mit deinem Verlobten zusammen? 2,5 Jahre. Schon? Ja. 2,5 Jahre. Und ich war eben ziemlich moppelig, sag mal so, vorher. Ja. Und ich habe inzwischen auch ziemlich viel abgenommen. Aha, wie viel wiegst du jetzt? Also ich wiege jetzt 56 und habe vorher 75 gehabt. Ja, 56 ist so ein tolles Gewicht. Bei welcher Größe? 1,60, 1,62 ja, hoch. So toll. Ja, und das habe ich auch nur durch meinen jetzigen Verlobten geschafft. Also der muss ja irgendwas ganz Besonderes sein oder gemacht haben. Ich will es mal so sagen. Wir haben uns übers Internet kennengelernt. Mhm. Und wir haben uns nach 2 Wochen gleich getroffen. Mhm. Und ich war von Anfang an, war ich begeistert. Ich habe ihm in die Augen geguckt und bei mir hat es einfach Klack gemacht und ich habe, ja. Nun heißt unsere Sendung ja, seitdem funktioniert mein Sex wieder. Bei dir ist es ja ein bisschen anders gelagert, weil du vorher noch gar keinen Sex hattest. Genau. Und vorher gar keine Lust auf Sex auch hattest oder es war zu kompliziert oder es gab kein Vertrauen zu Männern. Ja, genau. Dass sich das hätte ergeben können und durch diesen Freund, durch den Verlobten, ist nun alles anders geworden. Ja. Du hast gerade am Anfang gesagt, dass du auch so gehemmt und verspannt warst, dass du dich gar nicht ausziehen mochtest im Hellen von einem Freund, von einem Mann. Das ist bei ihm auch alles anders geworden. Ja. Wie hat er das denn gemacht? Wie hat er dich denn so aufgelockert? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das Wichtigste war, dass ich wusste, er versteht mich und er akzeptiert mich so, wie ich bin. Mhm. Bei manchen Leuten, die man jetzt so sieht, wenn man einfach etwas mehr hat, ist es in dieser Gesellschaft manchmal ziemlich schwer. Mit mehr meinst du mit der Fülle, mit dem Körper? Mit der Fülle und deswegen wird man eben auch gleich... Das hat ja viel zu schaffen gemacht, dass du früher ein bisschen dicker warst. Ja, es macht mir heute eigentlich auch immer wieder Angst, deswegen halte ich mein Gewicht auch, weil ich nie wieder sowas erleben will wie früher. Würdest du sagen, dass du die Außenseiterin warst, eben auch im erotischen, sexuellen Sinne, weil du so dick warst? Oder weil man dich eben deshalb so als zur Außenseiterin gestempelt hat? Denke ich schon, das ja. Das ist so. Denke ich. Jetzt lass uns nochmal über eure Sexualität reden. Ja. Was ist das Schönste und was ist das für dich Faszinierendste an eurer Sexualität? Dass sie einfach so offen ist wie nur möglich. Mhm. Wir können über alles reden, wir können alles machen. Mhm. Er erfüllt mir jeden Wunsch, ich erfülle ihm jeden Wunsch und das ist einfach das Wie alt ist dein Verlobter? 22. Ja. Gibt es ein Tabu in eurer Sexualität, wo du sagst, nee, so weit gehe ich nicht? Ihr macht alles? Oder? Wir, alles, was uns Spaß macht. Was euch Spaß macht. Und das finde ich auch wichtig in einer Beziehung, weil sonst, ja. Hast du denn auch relativ schnell, nachdem das Vertrauen dann geschaffen war zu deinem Verlobten, zu deinem Freund, auch einen Orgasmus erleben können? Ja, also beim ersten Mal konnte ich schon einen Orgasmus haben, aber allerdings eben nicht so offen. Also ich war eigentlich immer relativ, gerade wenn es darum ging zu stöhnen oder sonst was, da war ich immer ziemlich gehemmt. Aber das ist heute alles anders. Ja, das ist alles anders. Heute also müsstet ihr die Wände doppelt isolieren wahrscheinlich. Ja, wir wohnen noch bei meinen Eltern. Oh, wir kriegen die das mit? Die kriegen eigentlich nicht so viel mit. Also, ihr beiden seid schon schön laut beim Sex. Ja. Da wird gestöhnt und klar. Auch schon ein bisschen laut. Er auch übrigens? Ja. Er auch? Ja. Ja. Gibt es was, wo du sagst, das würde ich gerne mit ihm auch noch ausprobieren? Ja, das fällt mir nicht so viel ein, weil wir so viel schon machen. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn dir nichts einfällt. Genau. Nun haben wir gerade so die Beispiele gehört von ein paar Anrufern, die dann als Pärchen auch in Swingerclubs gehen oder so. Wäre das eine Vorstellung, dass ihr das vielleicht auch mal machen würdet? Nein, auf keinen Fall. Nee, ihr seid bei euch in eurer Welt und das ist auch reicht genau, euch. Genau, das ist schön. Bei uns ist, gerade bei mir ist dieses Thema Eifersucht auch. Also, ein großes Thema. Das könnten wir eigentlich gar nicht. Es klingt so verliebt und so schön, was du beschreibst. Ich gehe davon aus, dass ihr sicher davon träumt, zusammen zu bleiben und auch eine Familie zu gründen, ne? Ja, ja. Wir sind bereits verlobt, ja. Ja, das hast du gesagt. Mhm. Gut, dann wünsche ich alles Gute weiterhin. Danke. Und Gruß, herzlich deinen Verlobten von mir. Mhm, gut. Auf Wiederhören. Okay. Jo. Tschüss. Tschüss. Wie süß die Ina. So eine Nette. Kerstin, 32 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Kerstin. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was du mir erzählst. Ja, also ich vertrete einfach nur den Standpunkt, jede Frau sollte sich selber einfach auch mal spüren anhand einer Frau. Aha, also jede Frau sollte mal auch eine Erfahrung mit einer Frau machen. Ja. Ja. Also für mich war das für meine Sexualität, um mein eigenes Körperverständnis, unheimlich spannend. Vorab gefragt, bist du in einer Beziehung, in einer heterosexuellen Beziehung eigentlich? Ich bin in der ganzen, ich habe einen normalen Freund und... Ja, auch Kinder? Nee. Und wann hast du die Erfahrung mit einer Frau gemacht? Das ist jetzt circa 5 Jahre her. Und warst du währenddessen auch in einer Beziehung oder war das in so einer Solo-Phase? Nee, das war in einer Beziehung und zwar, wir haben damals so unsere sexuellen Fantasien eben auch gegenseitig erzählt. Und meine Fantasie war einfach mal, dass wir eben zu viert, also 2 Männer und 2 Frauen, es mal probieren. Und mein damaliger Freund hatte da eben auch ein bisschen Erfahrung. Und konnte da dann eben Kontakte eben herstellen. Und ich war dann natürlich super nervös, so wie mit 16 und wusste gar nicht, wie ich mich dazu verhalten sollte. Und also diese erste Begegnung mit einer Frau war dann in einer Gruppe quasi, du warst nicht alleine mit ihr? Ich war erst alleine mit ihr. Ach so. Und die anderen kamen dazu dann? Richtig. Und war das eine lesbische Frau oder auch eine Frau, die Erfahrung sammeln wollte? Ich denke mal nur zum Erfahrungssammeln. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie auch bisexuell war. Das war einfach wunderschön. Wie bist du an sie rangegangen? Du hattest noch nie eine Erfahrung mit einer Frau. Was macht man da? Steht man davor und streichelt sich, küsst sich, packt die Busen an oder was macht man? Ganz genau. Ganz regelrecht. Also ich hatte Glück gehabt, das war also eine ganz super süße Frau. Ich wurde richtig verführt. Das ging also los, man hat sich wirklich zärtlich gestreichelt, geküsst. So erstmal ganz zärtlich nur an den Armen bis zu den intimeren, heißen Stellen. Und das war dir nicht unangenehm, dass eine Frau das bei dir macht oder du umgekehrt dann auch? Nee. Hat dich auch erregt, richtig? Ja, sehr. Ja. Und ich müsste es jetzt, also ich lebe jetzt eigentlich mit meinem Freund meine Sexualität aus und muss jetzt keine Frau jetzt irgendwie dazu haben. Aber es war nur für mich ganz einfach eine andere Welt, um mich selber auch irgendwo ein bisschen besser zu verstehen. Also ich verstehe das jetzt so, was du gesagt hast, dass das so eine Geschichte der Selbsterfahrung war. Ja. Dass es aber nicht so eine Entwicklung genommen hat, dass du dich auch eventuell eine Frau verlieben könntest, das nicht. Oder auch? Gut, ich möchte es nicht ausschließen, aber ich könnte es mir nicht unbedingt vorstellen. Den Orgasmus, den du mit einer Frau, ich gehe davon aus, dass du einen hattest mit ihr. Ja. Wenn du den vergleichst mit dem Orgasmus, den du mit einem Mann hast, ja. Erzähl mir, wo da der Unterschied ist. es geht wesentlich schneller mit einer Frau. Mhm. Weil sie ganz einfach, weil wir uns kennen, also allein vom Körperablauf mhm. her. Mhm. So, es ist was ganz anderes. Für mich eigentlich war viel spannender, den Körper zu spüren. Mhm. So, man kennt seinen eigenen Körper, wenn man sich wäscht oder sich selber mhm. befriedigt. Mhm. Aber das Gleiche auf einmal zu spüren, die Haut, das war einfach Wahnsinn. Ja. Willst du sagen, dass die Sexualität mit einer Frau auch unkomplizierter ist als mit einem Mann? Eben weil man sich so kennt, weil Frau sich so kennt? Unkomplizierte vielleicht nicht so, anders. Mhm. Mhm. Dein damaliger Freund, mit dem du zusammen warst, ja. Dem hast du das auch so offen erzählt, dass du so begeistert warst. Ja. Wie hat er darauf reagiert? Er fand das total klasse. Er fand das klasse. Hat er denn auch solche Erfahrungen mit Männern gemacht? Weißt nee. Du das? Das nicht. Das nicht. Das wollte er nicht. Mhm. Und dein jetziger Freund, mit dem du zusammen bist, weiß der von deiner ja, Vergangenheit? Natürlich. Ja. Das ja. Und der ist nicht eifersüchtig, wenn du auf einer Straße auch mal vielleicht eine Frau interessiert anguckst? Nee. Das nicht. Nee, weil er ist meine absolute Nummer eins. Also ja, ich ja. könnte mir jetzt nicht vorstellen, nur mit einer Frau zusammen zu sein. Ja. Ich habe da jetzt auch kein, ich sag mal, Interesse auch an der Frau, weil unsere Sexualität, die können wir so ausleben, mhm. also da bin ich sehr erfüllt. Mhm. Und wenn mir was fehlen würde, das hatte ich also, wir haben uns damals darüber unterhalten, dann würden wir uns auch darüber reden. Ja. Du hast eine erfüllte Sexualität mit deinem Partner. Ja. Masturbierst du dennoch zwischendurch mal? Ja, natürlich. Denkst du dann an eine Frau oder an deinen Partner? Hm. Gute Frage. Beides. Beides. Beides. Es ist so ein Gemisch. Es geht ja. Das je kommt, nachdem, das was für Fantasien ich eben habe, ja. wie ich drauf bin. Ja. Ja, also das war so eine These von dir gerade am Anfang. Eine Frau sollte immer auch mal eine Erfahrung mit einer Frau machen. Ja, weil ich denke mal, der Sex danach auch viel mehr Spaß ja, macht. Ja, wobei, ich glaube, man kann das auch nicht so verallgemeinern. Es gibt sicher auch, natürlich gibt es so heterosexuelle Menschen, die überhaupt nichts damit anfangen können. Heterosexuelle Frauen, die überhaupt keinen Bock auf eine Frau haben und mhm. natürlich auch heterosexuelle Männer, die laufen gehen, wenn sie mit einem Mann was machen sollen. Muss man auch, ich finde, so sehen und so akzeptieren. Aber jeder hat doch eine geheime Fantasie und ob das nur Männer oder Frauen sind, ich finde, das sollte man einfach mal ausprobieren. Wenn einem danach ist, finde ich auch. Aber ich finde, man sollte es nicht machen, weil das vielleicht so eine Modewelle ist. Nein, das nicht. Ne? Das muss von einem tief innern kommen. Genau, ganz genau. Ich halte auch gar nicht geschickt werden oder so. Ja, genau. Ich halte auch gar nichts von dieser These, wenn man sagt, jeder Mensch ist irgendwo bisexuell. Ja, vielleicht viele, aber eine ganze Menge sind es auch nicht. Und ich denke mal, das hat nur fürs eigene Körperverständnis viel zu tun. Genau, genau. Also es muss aus einem selbst herauskommen und dann muss man es genießen und machen. Genau. So. Ja. Kerstin, danke für deinen Anruf. Gerne. Tschüss. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Ruth, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Jawohl, guten Abend, Domian. Hallo Ruth. Ja, seitdem funktioniert der Sex wieder. Genau. Was war da? Bei mir war das Schlüsselerlebnis eigentlich, dass ich meine Vorliebe für SM endlich mal ausleben konnte. Wie alt warst du, als du es entdeckt hast? Latent war es schon sehr früh mhm. vorhanden. Also ich sag mal so, die ersten Anzeichen war sicherlich schon mit 16, 17 da. Mhm. Aber bis ich es wirklich tatsächlich ausgelebt habe, mich intensiver mit beschäftigt habe, mhm. das ist jetzt gut 2,5 Jahre her. Also noch gar nicht so sehr lang, mit 32 Nein. ungefähr so. Mhm. Was gab den Ausschlag? Durch was hast du angefangen, das auszuleben? Das war eigentlich ganz lustig. Ich habe angefangen, mich mit dem Internet ein bisschen näher zu beschäftigen. Immer das Internet? Genau. Mhm. Ich habe einfach ein paar Sachen versteigert und bin halt ein bisschen schlauer geworden, was das Internet veranlangte. Mhm. Und dann kam einfach auch mal die Möglichkeit, mal ein paar Suchbegriffe einzugeben. Mhm. Und das hast du sag gemacht. Mal, ich habe dann die ersten Suchbegriffe, die ich mal eingegeben habe, war SM und Anfänger. Ja. Oh, da kam wahrscheinlich eine Riesenlatte, ne? Von also Angeboten. Es war sehr schön. Ich kam also auf eine wirklich tolle Infoseite, die also wirklich präzise und relativ vorbehaltslos und nüchtern damit umgegangen ist, aber mhm. die mir also selber sehr, sehr viel weitergeholfen hat, überhaupt ja. Für mich zu erkennen, das ist es, was ich machen möchte. Also, das ist es, was irgendwie immer in mir geschlummert hat. Das heißt, du hast mit hohem Interesse das gelesen und alles aufgesogen, was da genau, stand. Genau, mhm. ganz genau. Wie ging es denn dann weiter? Mhm. Wie bist du in diese Realität dann eingedrungen? Ja gut, das wurde dann alles ein bisschen schwieriger, weil je mehr ich gelesen habe, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto stärker wurde der Wunsch, auch es auszuleben. Verstehe. Und vor allem auch, man hat auch irgendwie eine realistische Chance gesehen, es endlich mal auszuleben und sich nicht nur im Kopf damit zu beschäftigen. Wann und wie hast du es dann ausgelebt? ja, dann fing das eigentliche Problem an, weil ich habe bis dahin eigentlich eine wunderbar funktionierende Ehe gehabt. Ach so. Und da spielte nur SM überhaupt keine Rolle. Mhm. Und ich habe das für mich auch irgendwie selber immer mehr unterdrückt, weil es passte irgendwie nicht zu meinem eigenen Bild von mir. Du hast es deinem Ehemann auch nie gesagt, dass du eventuell da... Ich habe es angedeutet, aber nicht, dass ich wirklich sagen könnte, das ist es und das will ich machen. Ja. Also so eher so hintenrum, aber man muss es nicht unbedingt sehen. Aber es wäre auch nicht sein Ding gewesen. Ja gut, die Geschichte geht einfach weiter und ich war also irgendwann so weit, dass ich sage, das möchte ich machen. Mhm. Und dann habe ich ihn damit konfrontiert. Ja, und? Und ja gut, er hat also erst komplett abgeblockt und so nach dem Motto, wenn es dein Ding ist, mach's. Und dann war ich doch sehr verwundert, dass er da irgendwie nicht ein bisschen eifersüchtig war oder so. Mhm. Fand ich schon recht merkwürdig, aber gut, habe ich gedacht, das ist es, was du willst. Und das hat mich wahnsinnig gelockt. Also habe ich mal angefangen, Kontaktanzeigen aufzugeben, habe eine wahnsinnige Zuflut von Zuschriften bekommen. Hattest du denn deine erste SM-Erfahrung mit einem fremden Mann oder mit deinem Mann? Ist schwer zu sagen. Also es lief ein bisschen parallel, weil ich habe irgendwann halt, wir haben über ein Jahr versucht, zusammen das für uns zu entdecken und zusammen damit klarzukommen. Und es hat sich halt nur leider mit meinem Mann herausgestellt, dass er mir nur bis zum gewissen Level folgen kann. Verstehe. Und, das heißt, wenn er halt diesen Tiefgang nicht empfindet, dann kann man machen, was wir wollen. Da kommen wir nicht zurande. Das heißt, du bist heute getrennt von deinem Mann? Nein. Nein? Nein, ich lebe also immer noch wunderbar mit meinem Mann zusammen. Und wir haben uns also so im Laufe der Zeit durch fehlgeschlagene Versuche, auch Paarsuche, haben wir uns halt darauf geeinigt, eine offene Beziehung zu führen. Ach so, das heißt, ihr habt dennoch eure Sexualität. Ja. Aber ihr habt auch eure anderen Welten. Das heißt, du gehst irgendwo hin und lebst es und er lebt seine Sachen auch. So kann man das sehen. Also wir haben beide unsere Insel, die wir so 2-3 Mal im Monat in Anspruch nehmen. Verstehe. Und so, jetzt erzähl mir, wann bei dir so richtig der Knoten aufgegangen ist, durch welches Ereignis? Was ist passiert, als du gesagt hast, boah, das ist es? Es ist richtig, das Highlight war, als ich wirklich mal, man nennt es halt Sessions, eine Session gehabt habe, in der ich dermaßen tief abgetaucht bin. Mhm. Wie soll man es beschreiben, dass ich also wirklich nur noch geflogen bin, dass ich wirklich wie auf so einer Welle geritten bin, Was ist passiert? Was hat man mit dir gemacht oder was hast du gemacht in dieser Session? Ich vermute mal, dass da mehrere Leute bei waren. Ja, das hat eine Zeit lang, ich habe mir ja dann einen festen Partner gesucht. Nee, erzähl mal von dieser Session. Ich sag dominanten Partner. Ja, erzähl mal von dieser Session, wo du gerade sagtest, da ist es passiert. Da waren mehrere Leute dabei. Ja, das hatte so seinen Aufbau. Das war so ein schöner Abend in einem SM-Club. Mhm. Und das fing also mit einem unheimlich netten Bondage an, wenn ihr das was sagt. Das ist so eine Körperfesselung. Mhm. Die so das ganze Körpergefühl gereizt hat. Und das ging dann also weiter, dass ich in so einer netten Slingmatte gehangen habe und bearbeitet wurde. Was ist eine Slingmatte? Ja, genau. Hängt man da so an der Decke? Ja, das ist so eine breite Ledermatte. Ja. Die also so an 4 Ketten hängt. Ja. Die so Beinschlaufen hatte, ja, wo man sich also wirklich so ganz entspannt zurücklehnen kann. Und da lagst du nackt drauf? Ja. Und da haben die anderen sich mit dir beschäftigt? Nein. Also nur mein Partner. Ach, nur dein Partner. Nur mein Top, genau. Und das war also so dermaßen irre. Ja. Was mich also heute noch umhaut, ist, es kam also tatsächlich irgendwann mal jemand in den Raum rein und hat ganz leise zugeguckt und der hat wirklich bis auf 50 Zentimeter neben mir gestanden und ich habe ihn nicht gesehen. Weil du so von Sinnen warst. Ich war wirklich so in meiner eigenen Welt vertieft. Das heißt ja, dass du du bist jetzt 34, habe ich gesagt, dann vor 2 Jahren, dann eine ganz neue Geburt erlebt hast in diesem Bereich, ne? Dass du ein ganz neues Leben entdeckt hast. Wirklich einen Teil meiner selbst dadurch ausleben können. Mhm. Und so soll es auch bleiben. Und so soll es auch bleiben. Mhm. Und ich hoffe auch, dass das auf Dauer auch mit meiner Ehe funktioniert. Weil das ist natürlich ein schönes Modell, wenn das so klappt. Finde ich gut, wenn ihr euch da so geeinigt habt. Weil die hat natürlich ganz klar Priorität 1. Ja. Ich wünsche, dass ihr alles unter einen Hut bekommt, Ruth. Ja. Alles Liebe, alles Gute. Auf Wiedersehen. Ja, danke. Tschüss. Schönen Abend noch. Jo. Und Raffaela. Raffaela, 18 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Na, hallo Raffaela. Ja, es geht eigentlich darum, dass ich seit 3 Jahren mit meinem Freund zusammen bin. Bin jetzt im Anfang 6. Monat schwanger. Mhm. Und naja, also. Wer lacht da im Hintergrund? Das ist meine kleine Schwester gerade gewesen. Die soll mal still sein. Jo. Es geht eigentlich darum, dass, sagen wir mal, vor der Schwangerschaft hatten wir eigentlich fast gar keinen Sex gehabt. Und jetzt seit der Schwangerschaft, weiß ich nicht, könnt er und ich irgendwie alle 1 bis 2 Tage und naja, also. Moment mal. Ihr seid 3 Jahre zusammen. Mhm. Das ist ja schon eine verdammt lange Zeit in dem Alter. Ihr seid mit 15, also da warst du 15 zusammengekommen. Mhm. Und ihr hattet vorher fast keinen Sex miteinander? Genau so. Wie kommt das? Ja, also weiß ich nicht. Eigentlich irgendwie war auch nie der richtige Zeitpunkt gewesen, weil ich sage jetzt nicht, ich muss das jetzt unbedingt hier und dort machen. Ja, aber in 3 Jahren findet man ja irgendwo mal einen Zeitpunkt. Ja, schon. Wir hatten auch mehrmals Sex. Also vielleicht einmal im Monat, wenn es hochkommt. Aber seitdem ich schwanger bin, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass ihr schon mindestens einmal mal Sex vorher hattet, sonst wärst du ja nicht schwanger geworden. Ja. Stimmt schon. Aber ich muss, was mich so ein bisschen irritiert ist, weil ich weiß nicht, wie ich auf ihn so reagieren soll, weil eben vor der Schwangerschaft hatten wir bloß 1 oder 2 Mal wirklich im Monat. Mhm. Und seit der Schwangerschaft, weiß ich nicht, könnten wir jeden Tag oder alle 2 Tage. Also kann man sagen, dass der Sex geht richtig ab, seitdem du schwanger bist. Genau. Sowohl was er will, dass er es möchte, aber du willst es auch. Mhm. Du willst es auch. Ja, da könnte man ja erstmal sagen, ist doch wunderbar. Wir genießen das. Das kann man doch machen. Das ist ja medizinisch auch gar nicht bedenklich. Mhm. Und wir lassen es uns gut gehen dabei. Man muss das ja vielleicht gar nicht alles erklären, warum das so ist. Ja, schon, aber ich habe ab und zu auch ein paar Sorgen. Also ab und zu mache ich mir mal Gedanken, weil nun bin ich ja nun Anfang 6. Monat schwanger und ob das nicht irgendwie auch dem Baby schaden könnte oder was weiß ich. Also ich bin gynäkologisch und nicht so der groß vorgebildete Mensch. Ich glaube nicht. Ich bin ziemlich sicher sogar nicht. Dennoch solltest du vielleicht deinen Frauenarzt mal fragen, wie das so ist. Ich glaube, dass das nicht so dramatisch ist. Aber frag ihn mal. Das könnte ich ja mal machen. Ich glaube, woran kann man das jetzt auch liegen? Weil er meinte, er findet jetzt auch meinen Bauch viel erotischer als vorher. Ja. Ich kann mir das auch irgendwie nicht so richtig definieren. Ich weiß es nicht so direkt. Ich weiß es auch nicht. Aber das hört man. Es gibt zwei Varianten, dass man hört, die Leute haben keine Lust mehr auf Sex während oder nach der Schwangerschaft. Und es gibt, ab und zu habe ich das auch schon gehört, dass die Leute während der Schwangerschaft wirklich rappelverrückt werden und nur noch miteinander schlafen. Ich weiß nicht, wer das kommt. Keine Ahnung. Mhm. Keine Ahnung. Nee, aber ich so direkt auch nicht. Aber mir ist das einfach mal so durch den Kopf geschossen, weil wenn ich so überlege, wirklich vor der Schwangerschaft fast gar nicht. Mhm. Und irgendwie, weiß ich nicht, können wir jetzt gar nicht genug von kriegen. Also ich weiß nicht, wie ich das... Ich glaube, ihr solltet euch da nicht so sehr im Kopf machen, sondern es genießen. Red nochmal mit deinem Frauenarzt. Wie gesagt, ich glaube, dass es nicht schlimm ist. Und ist doch toll. Dann kriegt das werdende Kind, der werdende Mensch, sehr viel Liebe mit und sehr viel tolle Gefühle. Ist doch gar nicht schlecht. Mhm. Oder schämst du dich auch ein bisschen, dass du das machst? Ja, ist schon klar. Und woran kann das dann liegen, oder können Sie mir da vielleicht weiterhelfen? Weil ich merke auch, wie seit der Schwangerschaft auch irgendwie... Jetzt ist er weg. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil nämlich die Sendung vorbei ist. Also, das war zum Schluss dann nochmal Raffaela, ein Mädel mit dem schönen Namen Raffaela. Und das war unsere Sendung, seitdem funktioniert mein Sex wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Mitmachen, fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio zu hören bei 1 Live. In der Technik heute war Michael Wiesmann. Am Montag sind wir wieder im Radio und im Fernsehen. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, morgen 1 Uhr Radio 1 Live. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht und sage Tschüss.